Blut, dein halbes Blau, dein rotes Riesen rötete dich. Kalt lachtest du da, das warme leckest du viel. Hey, oh, oh, oh, oh, oh.